Damit das auch gespeichert wird. Ich will das ja später noch hochladen. Ja, das schickt nach Kacke. Ja. So, Streaming starten. Ja, hurra Katzen. So, ich dachte, das wäre so random gesagt. Es stinkt nach Nee, irgendwie Kacke. riecht es auf einmal nach Kacke. Ja, Henrik hat sich einfach eingesperrt und jetzt sind alle Katzen bei mir und ich werde jetzt die ganze Zeit belagert und geärgert. Das finde ich überhaupt nicht nett, Henrik. Oh. Aber weißt du, damit musst du jetzt leben, weil wir sind live. Hallo, hallo, guten Tag, liebe Welt. Guten Tag, liebe Zuhörerschaft. Und herzlich willkommen bei Das Schwarze Auge mit Funny Peoples. Und die Funny Peoples sind, ich gehe jetzt einfach bei diesem Bild nach der Reihenfolge, weil ich ein sehr fauler Typ bin. Hallo, Erbse. Hallo, soll ich meinen Charakter vorstellen jetzt Nee, schon? Ach so. erst die Menschen, erst die echten Ach so, Menschen. Entschuldigung. Ja, ich bin Erbse. Hallo, Erbse. Dann haben wir den Toni da. Ja, ich bin Funny People. Ja. Oh mein Gott. Wir sind funny people. Dann haben wir Aber was die. Lustiges, Ja. Toni. Dann haben wir die Tanz mal. Maya. Hallo. Dann haben wir noch die Romy. Ja, guten Tag. Und einer lustiger als der andere. Und noch den Max. Hallo, Max. Hallo. Hallo. So, ich hoffe mal, wir alle Teilnehmer sind soweit laut genug, dass wir alle soweit laut genug auf den Schirm kriegen. Falls das nicht so sein sollte, würde ich euch bitten, noch mal kurz einen Wink im Chat zu geben. Auch in dem Sinne, hallo, lieber Chat. Und bevor ich jetzt mit meinen Wörtern anfange, gar lang und schwerwiegend, will ich noch mal ganz kurz, dass jeder noch mal kurz was zu seinem Charakter erzählt. Wir haben ja heute ein Abenteuer geplant, soweit. Und wie lange habt ihr heute eigentlich Zeit? Nur mal so. Unendlich. Unendlich. Ist Ich aber fahre morgen in morgen ist ja Urlaub. Feiertag. Ja. Ich fahre morgen in Urlaub, ich kann nicht so lange. Ich kann so lange, wie mein Kaffee mich wach hält. Oh, Ich bin müde. das war mein Fehler. Aber das Lachen von uns hält dich auch wach. Ja, wir schreien einfach ganz viel zwischendurch. Ah! Ich gehe Ganz sonst gern. einfach irgendwann zwischendurch. Ja. Machst du Klick Flotten einfach Otto? auflegen. Nee, es das heißt nicht Flotter Ein Otto, flotter glaube Otto ist was anderes. Das Oh war mein einfach mal Gott. Flotten Otto. Naja, kann ja mal. Naja, ne? Du bist ja auch der Durchfallhexer, da ist das auch okay, Ja. wenn du das sagst. Ja. Ja, auch der Reihenfolge wieder. Ich fände es schön, wenn ihr einfach eine kleine Ecke zu euren Charakteren erzählen könnt. Wir sind ja ohne Video unterwegs soweit. Und dass sich die Leute das ein bisschen vorstellen können. Wir haben ja dafür die Charakterbilder soweit hochgeladen. Aber Erbse, erzähl doch mal was über deine Charaktersfrau. Ja, also ich spiele Nadjescha und ich wohne in Gareth im Südquartier an einem Traubenmarkt in einer kleinen Karte und ich wohne da nicht allein, sondern mit meiner kleinen Katze zusammen, die Anke. Und hallo? Warum wird denn hier gelacht? Und Entschuldigung. und ich bin sozusagen Künstlerin. Ja. Ja. Sozusagen. Ja, Also sozusagen. arbeitslos. Nein! Echt? Nein! Nein, nein, nein. Ich kann mir immer ein kleines Haus leisten, ja. Das kann man von dir wahrscheinlich nicht behaupten. Dazu später mehr. Ja, wir haben manchmal wilde Kinder im Stream. Ja, mein Papagei, der auf der Schulter sitzt, ist das Ja. vielleicht. Das ist Toni jetzt weg? Ich Offensichtlich. glaube ja. Ja, sonst, Toni, sonst erzähl doch mal gerade. Der Nachbar? Ach so, ich glaube, er macht das Kind gerade ins Bettchen. Sagt gute Nacht. Ja, dann Maja, dann erzähl du Ich doch mache ins mal. Bettchen. Oh, verdammt. Na, das war jetzt ärgerlich, aber okay. Nee, Sie ist wollte alles nur gute gut. Nacht sagen. Alles gut. Mach doch mal kurz, Maja. Ich habe die Frage gar nicht mitbekommen, Entschuldigung. Wer du bist. Also, sich vorstellen. Aber ich stelle mich jetzt mal vor. Also, mein Name ist Myra. Ich bin Zwergin und zwar als eine fahrende Händlerin. Genau, bereise das Land, komme aber ursprünglich aus, Moment, ich habe es gerade rausgesucht, Xorlosch, Urheimat und heilige Stadt der Zwerge. Ich finde, das ist ein guter Geburtsort. Genau, das bin ich. Da habe ich mal eine ganz kleine Frage. Hat das ein, ich hatte mal so weit mitbekommen, dass weibliche Zwerge auf, dass die so, so auf Wanderschaft gehen oder sowas, dass das gar nicht so gewöhnlich ist. Hast du da einen speziellen Grund noch mit eingetragen oder hast du einfach gesagt, das ist bei ihr so? Das ist bei ihr so. Okay. Das ist weiter vererbt von Generation zu Generation. Das ist eine Generation an fahrenden Händlern. Nein, Spoiler. Was? Ich überlege mir noch was Spannenderes. Ach nö, das war doch wohl in Ordnung. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So, Toni, meinst du, du bist. Oder wolltest du noch was erzählen, Maya? Oder Nee, war nee, das ich bin fertig. erstmal. Okay. Das war's. Toni, du bist. Jawohl. Du siehst so bereit aus. Ja. Also ich bin Jorut, Jörut, ich bin mir noch nicht sicher, ich glaube, es ist eher ein Ö. Ich bin ein Fjaninger Torvaler, und zwar als Söldner unterwegs. Ich bin sehr alt und habe nur ein Auge und Angst vor Nagetieren. Aber ich kann sehr gut Skifahren. Das soll ja auch erstmal können, das ist ja auch nicht schlimm. Ja, das ist ein Einäugiger, der Skifährt, das auch. Selten, selten. Ja, ich lasse mich überraschen. Was machst du denn so Was? als Beruf? Hast du Also, ich irgendeinen bin Beruf Söldner. oder? Nö, ich bin nur unterwegs und verdiene Geld und dann vertrinke ich es. Also eine einfache Natur? Ja. Ja. Das ist nicht so einfach, wie du denkst, Henrik. Nee, da ist Ich schon viel Schmerz dahinter auch, Henrik. Das ist ein sehr tiefer Charakter, den ich hier spiele. überlege auch, wie das Das wirst Skifahren du dann da merken. also reinpasst. Ja, ich hau Köpfe ein und dann fahr ich Ski. Ich bin auch Ja, sehr gut. selten fährt das Ski. Ist vielleicht auch noch eine wichtige Info. Ich bin auch sehr gut darin, ein Fahrzeug zu lenken. Ich habe mir richtig Gleichzeitig. viel Mühe gegeben damit. ja, wen haben wir denn noch? Romy, du hast doch auch da einen Charakter bei dir. Ja, ich bin quasi der zweite einäugige Charakter in dieser Gruppe. Was ist da los? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, also ich heiße Tula und mein Charakter ist eine Hexe und zwar bin ich in erster Linie Seherin. Und ja, ich bin auch Torwalerin und reise so mal hier, mal dahin. Also ich bin eher so nicht an einem Ort fest angesiedelt und ja, verdiene mir mein Geld so mit dem, was Hexen halt so tun. Bisschen heilen, bisschen mal vielleicht auch das Gegenteil. Wir sind doch bestimmt mal zusammengereist. Ich habe dich doch sicher mal auf meinem Karren mitgenommen. Das, ich glaube ja. Ja, Ich glaube, das erinnerst du ist dich einige damals? Mal, ja, damals. Ich erinnere mich. Oh, da dürfen wir nicht erzählen, das ist keine Geschichte, die wir in der Öffentlichkeit erzählen sollten. Nee, es ist besser, wir halten da stillschweigend drüber, was da passiert ist. Bist du denn ein Mädchen oder eine junge Frau oder schon älter, Romy? Also ich bin eine Frau, ich bin aber noch nicht so alt. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe mir jetzt tatsächlich nur das Geburtsdatum aufgeschrieben, aber nicht das Alter. Aber es war so Anfang 20 auf jeden Fall, das weiß ich noch. Ja, und ich bin eben auch wie alle Torvaler eben sehr groß und ja. Abergläubisch auch dann. Es, ne? War ja bei Torvaland immer so eine Sache, dass sie sowieso sehr abergläubisch waren, meine ich. Ja, als Hexe Ja. kommt das ja eh so ein bisschen da, gehört jetzt ja so ein bisschen mit dazu. Da fällt mir ein, ich muss auch gleich nochmal über den Sozialstatus kurz einmal mit euch ein bisschen reden, nochmal. Das ist mir Ich nämlich habe vorhin einen. aufgefallen. Ja, quasi. Bin asozial. Und dann haben wir noch. Ich bin asozial, hast du es gerade gesagt. Ja, mein Charakter ist, glaube ich, so als Hexe doch schon ziemlich unten auf der Social-Skala, würde ich mal sagen. Ja, Aber man das. sieht dir ja hoffentlich nicht an, dass du. Ich weiß nicht. Schon eine stolze Hexe. Mit Stolz asozial. Stolzer. Trotz viel Verläuf. Ja, dann haben wir noch den Max als letzten in der Runde. Was hast du denn da für einen Charakter bei dir? Ein dicker Mann mit Hammer. Einen dicken Zwerg mit Schmiedehammer, um genau zu sein. Ja, ich spiele einen Amboss-Zwerg. Und zwar den Hagram Rotglut. Und ja, bin Schmied und halt typisch zwergisch. Ja, werdet ihr ja eigentlich erleben. Also ich komme, ich kann auch sagen, ich komme aus den Taschgebirge. Das ist die Heimat der Amboss-Zwerge. Und bin jetzt halt auch gerade als Schmied in Gareth. Und ja, bin halt auch ein sehr einfacher Charakter und jetzt halt auch eher so untere bürgerliche Schicht, so, also so Grundschicht vom Sozialstatus. Ja, achso, und bin, ich habe hier auf meinem Charakterbogen auch das Geburtsdatum, habe aber keine Ahnung, welches Jahr wir haben. Ich sag einfach mal, ich bin so Ende 30. Also in Zwergenjahren gerechnet dann. In Welches Zwergen, Jahr ja. haben wir denn? Das ist immer so die Sache, je nachdem, welches Jahr du spielst. Ich hatte hier mir extra einen aventurischen Boten rausgelegt, wo ich das natürlich, wonach ich spielen wollte. Kleinen Moment. Moment, das haben wir gar nicht. Bei mir steht das Ja, Alter drauf und wenn ich durchrechne, ist es gleich. 1026. Ja, ah, hier, ach. Mensch. Mensch, natürlich. Jetzt fällt es mir wieder ein. 1036. Nach hier Borberats Nach Fall. Jesus. Nein. Nee, die rechnen ja so BF. 26? Nee, 1036. Ach so, 36. Okay. 1036. Oh, da bin ich ja tatsächlich schon 33. Oh, ups. Ja, ich sag mal, wenn du das jetzt nicht so, wenn du jetzt trotzdem eigentlich bei dir 26 aufgeschrieben hattest oder 23, dann kannst du Ich das hier guck mal mal. Das ist, glaube ich, stillschweigend. glaub ich, nicht so ganz entscheidend gerade. Ja, ich möchte einmal ganz kurz, wo das mit dem Sozialstatus so ein bisschen zur Sprache kam. Das Abenteuer heißt ja eine unvergessliche Nacht. Und wir spielen in Gareth erstmal vordergründig. Das mag sich vielleicht später noch ändern. Aber es spielt in Gareth. Ich kann mal gerade eben mal ganz kurz eine Karte einblenden. Und zwar, das ist die Karte von Aventurien. Das ist die bespielte Welt. Es gibt natürlich noch mehr bei DSA. Aber das ist jetzt so der Teil, der hauptsächlich bespielt wird. Und relativ zentral findet ihr die Stadt Gareth. Das ist, kann ich das hier irgendwie markieren? Nee, aber ihr seht es, ist ziemlich, ziemlich zentral. Das ist so die große Stadt des Mittelreichs, die Kaiserstadt. Aber ich Und. zeig mal mit dem Finger drauf. Und die ist schon wirklich eine Hausnummer. Also Gareth, ich hatte mir mal zahlentechnisch rausgesucht, wie viele Leute da inzwischen leben. Also Einwohnerzahl insgesamt musst du so circa rechnen 200.000 Leute, was schon für die Stadt recht viel ist. Dazu noch mal ganz kurz eine Karte von Gareth. Genau, eine kleine noch mal geholt. Die nochmal gerade ganz kurz ein bisschen größer ziehen. Gibt es leider nicht so schön. Ich habe die auch bei mir in ganz, ganz groß, aber die gibt es leider nicht so als, ja, wie soll ich sagen, so nochmal in schön detailliert irgendwie für einen Computer. Gibt es leider nicht, habe ich nichts gefunden. Ja, und da seht ihr die Stadt Gareth. In Gareth gibt es quasi alles, weil Gareth ist, da es die Hauptstadt ist, gibt es alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und es gibt diese ganzen Intrigenscheiße, es gibt Politik, es gibt natürlich, was an Völkern vertreten ist, werdet ihr auch dort irgendwie finden. Natürlich sind dann irgendwelche Echsenmenschen vielleicht dann ein bisschen seltener, trotz alledem und fallen noch auf, aber ein Elf oder ein Zwerg, sind da nicht sonderlich neu. Hauptsächlich findet ihr natürlich Menschen. Das sind dann so 140.000 Stück insgesamt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es ist unterteilt in mehrere, wie soll ich sagen, in mehrere Bereiche. In Alt-Gareth, Meilersgrund, Neu-Gareth, Rosskuppel und Südquartier. Und wir werden uns hauptsächlich im Südquartier aufhalten. Das ist dieser untere Zipfel auf der Karte, dieser langgezogene. Da seht ihr so eine Hauptstraße, die geht von diesem inneren Ring weg unten und verläuft dann ganz nach unten. Und das ist so das Südquartier, was auch nochmal so leicht unterteilt ist. Und ja, da würden wir heute spielen, die Helden. Ach nee, ganz kurz zu dem Sozialstatus. Ich habe mir das heute nochmal schön auf dem Spielleiterbrief hier mal aufgeschrieben. Und die Person, die den besten Sozialstatus hat, ist tatsächlich Maya mit ihrer Myra, der Zwergin. Sie ist tatsächlich in der Mittelschicht angekommen. Die können sich schon ein bisschen was leisten. Mir geht es gar nicht mal Das so heißt ja schlecht. angekommen. War immer da. Nee, also nee, ich meine, von 7 bis 9 ist so diese Spanne. Also du bist in der Mittelschicht, sag ich mal. Es ginge natürlich noch höher, aber du bist da auf jeden Fall, dir geht es nicht schlecht. Also Ja, das ich wollte noch ist. meppern. Das ist alles okay. Das Meppern wieder. Ich habe eine gewisse Arroganz. Ich wollte Ah. dich direkt mal ausspielen. Entschuldigung. Nö, entschuldigen sich heute denn alle? Was ist denn hier los? Und den schlechtesten Sozialstatus hat Tula, also Romy, und die zählt schon zu den Elendigen. Also das ist wirklich. I don't give a shit. Das ist halt wirklich bei ihr eher so. Und da wäre auch das Südquartier, wo wir heute spielen, so die typische Wohngegend. Das stimmt. Du musst kurz einmal weg. Ja, ganz Okay, kurz, ja, ist okay. aber mach weiter, ruhig. Und die anderen finden sich soweit in der Unterschicht. Das ist so, aber auch der größte Teil, also die 88.000 Leute davon sind halt in der Unterschicht in Garad. Das ist gar nicht so ungewöhnlich und das ist halt wirklich. Es ist halt vom Einbrecher bis zum Söldner, Schmuggler, Wirt, Zöllner, Scharlatan, ist da eigentlich alles Mögliche vertreten. Ja, und das wird sich halt auch in einem Stadtabenteuer, wird sich ein Sozialstatus natürlich ausspielen, weil von wegen Kleider machen Leute. Also wenn zum Beispiel jemand nur in Lumpen von unserer Truppe rumläuft, dann wird das vielleicht im Südquartier, wird das ganz gut sein, wenn allerdings jemand feinste Stoffe anhat und in eine Spelunke eintritt, dann könnte das eventuell dafür sorgen, dass sie ihm alle Hühnchen und alle Biere, die sie bestellen, auf seinen Namen laufen lassen und ihm danach die Hose ausziehen oder so. Weiß man ja nicht. Ist halt eher schlecht. Also Sozialstatus spielt hier schon definitiv eine Rolle und wird euch, denke ich mal, auch begegnen. Habt ihr denn grundsätzlich Fragen? Also habt ihr Fragen? Hat der Chat Fragen irgendwie auf irgendwas bezogen schon mal? Damit wir das im Vorfeld abfangen können. Kommen wir direkt als Gruppe? Ja, also wir hatten, es war ein bisschen schwierig, das Ganze jetzt irgendwie auf einen Nenner zu bringen, aber wir würden davon ausgehen, dass ihr euch halt alle Lose soweit schon kennt. Ihr habt ja unterschiedliche Gründe, warum ihr in Garrett durchkommt, ob ihr nun länger oder eigentlich geplant habt, kürzer da zu sein, oder ihr habt vielleicht einen kleinen Wohnsitz wie Nadjescha zum Beispiel, die da halt schon eine ganze Weile wohnt, und habt auch den gemeinsamen Antrieb, euch zu treffen. Bitte? Bin wieder da, folgt Ach mir. so. Ich hatte nur gerade kurz erklärt, dass ihr euch alle halt grob kennt und dass ihr unterschiedliche Gründe habt, in Gareth zu Gast zu sein, oder jemand atmet mit ins Mikrofon. Rumi, nicht in die Was Nase. denn? Du hast es in die Nase gesteckt, das Mikrofon. Nein. Aber es ist ein Masse. Ich habe gerade gar nicht geatmet. Oh Das ist Gott. gruselig. Was wollte ich denn sagen? Ja, also wie gesagt, ihr kennt euch schon, ihr habt unterschiedliche Gründe, in Gareth zu sein, und vielleicht habt ihr auch gar nicht so lange geplant, in Gareth zu sein, aber ein sogenannter, ein sich so schimpfender Hagen Fernwiese Oh, den hat kenne euch, ich. ja, den kennst du tatsächlich. Wir hatten früher mal ein Abenteuer, wo der eine Rolle gespielt hat vor X Jahren, und ich habe den einfach recycelt in dem Moment. Da hat Erbse ja sogar tatsächlich jetzt einen Grund, den sich vielleicht zurückzuerinnern auf was. Ja, was ist das so für eine? Erbse, Der kannst du das war so ganz sagen? nett. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen so ein kleiner Trottel, oder? Was? Naja, er war halt nicht ungeschickt und war jetzt ja nicht so der Begabteste in sämtlichen Belangen. Und ich glaube, er war auch ein kleines bisschen zwielichtig, kann das sein? Ist er nicht so jemand gewesen, der überall rumgeschnüffelt hat und Leute ausspioniert hat? Also, das ist auch für euch allgemeines Wissen, Hagen Fernwiese schimpft sich so, ob das wirklich so ist, wisst ihr nicht, schimpft sich ein Nandurianten. Und ein Nanduriant ist quasi sowas wie, naja, nicht ganz ein rasender Reporter, aber so einer, der halt davon lebt, anderen Informationen zu verkaufen. Und den kennt ihr halt durch eure Kontakte in Gareth. Jetzt auch nicht super, super toll, aber der ist euch jetzt erstmal wohl nicht negativ im Kopf geblieben. Und der wohnt auch halt soweit in Gareth und der kennt sich wohl so auch aus, obwohl der eigentlich gar nicht so alt ist. Der ist wirklich auch erst 18 Jahre alt. So. Was? Ja, der ist halt wirklich nicht alt. Und wirkt auch so ein bisschen bubihaft und vielleicht auch so ein bisschen trottelig. Also das stimmt, was er so gesagt hat. So kann er dann auch schon mal ein bisschen rumkommen. Ja, und er hat euch gebeten, zu einem bestimmten Tag in eine Spelunke im Südquartier zum besoffenen Henker einzukehren. Denn er hätte da einen, das ist praktisch so ein Tavernennamen-Generator. Das ist super. Den drückt man 10 Mal und dann hat man zum besoffenen Henker plötzlich. Super. Ja, und dann hat er euch halt dazu gebeten, er hätte dann ein kleines Geschäftchen für euch und da bräuchte er halt Hilfe von euch. Ja. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob der Chat irgendwelche Fragen hatte, aber ich glaube nicht. Irgendwas, was geklärt werden musste vorher. Naja, dann kommen wir da später nochmal drauf an. Das ist gar nicht so wild. Gut, sonst irgendwelche Fragen zum Setting noch? Also wie gesagt, ihr habt seid vielleicht auch gar nicht so lange, wollte gar nicht so lange veranlagt sein in Gareth. Seid vielleicht auf der Durchreise oder so, aber ihr habt euch dann halt mal so gedacht, naja, ich kenne ihn und der hat halt gesagt, komm mal in eine Kneipe, ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Und Südquartier ist jetzt auch nicht so die schönste Ecke, ganz im Gegenteil, aber es ist jetzt nicht so weit weg von der Stadtmauer und ist auch relativ nah an dieser Hauptstraße noch dran, wo nicht alles total abgefuckt ist. Wohnt denn Hagen Fernwiese in Gareth? Hagen, ja, also laut nach euren Informationen wohnt er da auch. Wenn ich da auch ja wohne, sehe ich den denn öfter oder ist das jetzt auch so wie, weiß ich nicht? Also ich würde dir, ich sag mal so, wir haben ja durch das letzte Abenteuer, war dir ja schon ein Begriff. Und das ist schon, dass du den ab und an siehst und vielleicht eine Geschichte mit ihm vielleicht sogar teilst. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber das ist schon ganz gut möglich, ja. Okay. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Und wenn ihr jetzt nicht noch weiter Fragen habt und es ist so langsam, es wird so langsam später, ihr habt so euer Tagewerk verrichtet, was ihr so morgendlich, abendlich so weit verrichtet. Ihr seid eurem Beruf nachgegangen, seid ganz gut genährt und erinnert euch dran, dass ja der alte bekannte Hagen Fernwiese euch soweit auf ein Bierchen und auf ein Gesprächchen eingeladen hat zum besoffenen Henker und seid dann auch schon als Gruppe soweit los. Also er hat euch auch als wirklich auch einzeln so angesprochen und trefft dann mehr oder weniger kurz vor dem besoffenen Henker auch aufeinander. Es ist halt später, früher abends. Langsam zieht sich der Himmel mit so ein paar Wolken zu. Es wird jetzt wohl nicht regnen, aber es wird halt schon schnell dunkel. Von langsam? Naja. Und draußen wird es auch langsam auf den Straßen so ein bisschen leerer. Es ist relativ laut schon, hört ihr aus dem besoffenen Henker. Das schon. Wo ist da irgendwie was? Wird da gerade was gefeiert? Und die Händler haben auch schon größtenteils von der Straße ihre Stände soweit abgebaut und also nichts, was irgendwie ungewöhnlich wäre im Südquartier. Was vielleicht euch ein bisschen auffallen könnte, ist, dass die eine oder andere Gruppe an Leuten sich an Straßenecken jetzt dann so langsam versammelt und ihr habt auch schon gesehen, dass einer seinen kleinen Würfeltisch aufgebaut hat, die Straße runter. Der eine oder andere Hund geht kläffend die Straße runter und ein altes Ehepaar streitet sich. Also es ist nicht mehr so typisch städtisch belebt, sondern eher so, wie man sich so ein vielleicht Slum belebt vorstellt abends. Und nicht unbedingt es wirkt auch nicht unbedingt bedrohlich. Also zum Beispiel Nadjescha würde das, da sie ja da wohnt, am ehesten noch kennen. Wenn jetzt zum Beispiel allerdings Myra vielleicht in der Ecke nicht so unterwegs ist, dann würde ihr das vielleicht so ein bisschen komisch vorkommen, weil man halt schon merkt, hier geht die Stadtpatrouille halt nicht stündlich durch, sondern denkt sich, naja, ach, die richten das schon unter sich. Es gibt ja auch Diebesbanden, die ganz sicher hier irgendwie für Recht und Ordnung sorgen, also was man Recht und Ordnung bezeichnen darf, kann. Und ja, findet euch jetzt ein zum besoffenen Henker und steht vor der Türe, vor der geschlossenen Türe. Zum Fenster könnt ihr reinsehen, so ein bisschen draußen vor der Tür steht jetzt gerade eben keiner und trefft so kurz vor dem Henker halt zueinander. Das Typische. Ja, ja, es wird überfordert. Moin, moin. Also ich dachte, wir wären schon die ganze Strecke runtergelaufen. Ihr steht jetzt quasi zusammen, also ihr Achso. steht jetzt quasi zusammen vor dem Laden, vor der Spelunke. Also es ist schon so ein heruntergekommenes Tavernen-Dingsi. Das Ja, schon. dann lasst uns doch reingehen. Ja, super Warum hier Idee. warten? Hat einer von euch, ich frage das jetzt einfach mal so, hat einer von euch irgendeinen Zettel oder sowas von dem Fernwiese mitgekriegt oder sowas? Irgendwas weiteres? Ich weiß nicht. Okay. Nein. Achso. Nein. Ist Toni eigentlich noch da? Ich glaube schon. Achso, okay. Ganz kurz auch der Hinweis, wenn ihr, also jetzt off-topic, wenn ihr habt ja viele, viele Talente bei DSA und ihr habt die Möglichkeit durchaus, euch auch immer so ein bisschen noch was zusätzlich an Informationen zu verschaffen, wenn ihr Proben benutzt. Also ich werde euch da jetzt nicht immer zu hindrängen, aber wenn ihr zum Beispiel ein paar Informationen über irgendwas haben wollt oder irgendwas Bestimmtes tun wollt, sind natürlich Talentproben soweit ein Ding der Möglichkeit. Was könnte man denn da einsetzen? Jetzt. Gassenwissen. Also ich sag mal, in der Südstadt ist natürlich ein Gassenwissen gar nicht mal eine schlechte Sache, wenn man sowas hat. Genau. Also Jetzt ich mal würde off gerne. topic. Wo finde ich das nochmal auf meinem Charakterbogen? Unter Gesellschaft, bei den Fertigkeiten. Ich habe hier irgendwie so ganz viele Bögen. Ich weiß nicht. Also durch diesen Helden, die Heldensoftware sind hier irgendwie ganz viele Bögen rausgekommen. Talentbögen, Vorteilbögen, Zauberbogen. Der Talentbogen wird, da wird es irgendwo mit darunter sein. Okay. Ich habe das Gefühl, die sind auch häufig doppelt. Das sind irgendwie verschiedene Ja, Stile. irgendwie schon. Ach, okay, ich hab's gefunden. Wer hat denn Was ein gutes ist Gassenwissen? das? Minus Talentbogen, eins. wo steht das? Und wenn ihr die Gesellschaft, Möglichkeit, ne? ganz, ganz kurz nochmal dazwischen Genau. haken, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann spielt auch gerne mal solche Sachen halt in-game aus, dass ihr vielleicht fragt, ob, wenn ihr jetzt Gassenwissen zum Beispiel bedienen wollt, ob sich hier jemand in der Ecke auskennt oder sowas. Sowas in der Also, Ecke. Dann habt ihr das dann immer schön mit eingebaut in das Ganze. ich habe Menschenkenntnis, aber es ist jetzt auch nicht so hoch. Ich weiß nicht, bringt, glaube ich, im Moment Ich würde nichts. gerne mein Gassenwissen ausprobieren. Okay. Weißt du noch, wie eine Talentprobe so typisch geht? Oder magst du es, wenn du es weißt, für die anderen nochmal kurz erklären? Also ich meine, ich muss jetzt Klugheit, Intelligenz und Charisma oder sowas Genau, das steht würfeln. immer klein daneben, glaube ich, bei euren Bögen. Ich glaube mit einem 20. Genau. Ja, schon nicht. Also erster Wurf ist 15 und ich hätte gebraucht 14, aber ich habe 3. Das heißt, ich kann das einen einsetzen. Dann habe ich noch 2 über. Der ging durch und der dritte ist eine 1. Also ich habe es geschafft Okay, mit mit einer 2 über. 1, das ist sehr gut. Es ist übrigens so, wenn ihr, ich glaube, zwei Einsen würfelt, ist es sowieso automatisch außergewöhnlich gut geschafft. Also 1 ist das Beste, was ihr würfeln könnt, 20 das Schlechteste, ist ein Patzer und das wollt ihr auf gar keinen Fall haben. Ja, also Maya kann sich soweit ein Myra, so eine Eselsbrücke und ich habe es trotzdem verhauen. Myra hat sich in der Ecke wohl auch durchaus schon mal so ein bisschen umgesehen wohl und hat wohl vielleicht auch mal was verkauft. Und ihr ist soweit bekannt, dass zum besoffenen Henker eigentlich eher so eine Spelunke ist, wo die Bauern und die schlechter bestellten Händler ihr Geld versaufen, wo die einen oder anderen sie halt mal feiern. Es ist jetzt nichts irgendwie hart Kriminelles da drin. Es ist halt einfach eine Spelunke für einfache Leute in einer Gegend, die noch nicht total am Ende ist. Die Bewohner wohnen schon häufig in so Mietskasernen, aber es ist halt, es ist okay. Also man muss jetzt nicht die Angst haben, dass man gleich abgestochen wird, wenn man da reingeht. Das jetzt nicht. Und auch als Treffpunkt ist es jetzt halt mal, ist halt ein nettes Ding, wo du halt mal ein schlechtes Bier trinkst und dann, oder 10 und dann nach Hause gehst. Gut. Genau. Es wurde übrigens auch ganz kurz einmal gefragt. Achso, Max hat schon beantwortet. Der Wechsel zur Hitbox war technisch bedingt. Und auch, dass der Chat soweit mitschreiben kann. Das nur mal kurz als Hintergrundinformation. Ja, nach wie vor, ihr steht vor der kleinen Spelunke und ja, Maya konnte da ein bisschen was oder von sich geben. Oder wolltest du das Wissen behalten? Ich weiß es gar nicht. Es ist ja jetzt nichts Dramatisches, was ich jetzt unbedingt kundtun muss, so gesehen. Behalte ich das für mich. Okay. Naja, also dadurch, dass ich ja hier wohne, weiß ich nicht. Also für mich ist das jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes, hier zu sein. Deswegen Nö. würde ich eigentlich direkt reingehen wollen. Also Ja, ich machst du würde einfach den. hinterhergehen. Okay. Auf. Okay. Dazu, und da kam gerade genau die richtige Frage, wir haben ein schönes Soundpad dafür. Muss ich ganz kurz das einmal anschauen, weil die Zuschauer können einerseits die Sounds jetzt hören, aber auch die Mitspieler. Mitspieler, bitte einmal auf diesen Link klicken und wenn alle connected sind, kann ich soweit euch die Taverne auch ausspielen. Das ist das Schöne. Und die Leute, die jetzt zuhören, die hören das auch Die hören automatisch das mit? auch, genau. Okay, Was, cool. wo muss ich klicken? Du klickst Ach, einfach nur da. das Ding an. Und dann sehe ich hier gleich, wenn fünf connected sind, mache ich soweit das Ganze an. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ist das jetzt automatisch? Ja, ihr Ja. müsst nichts machen. Es muss nur Okay. connected stehen. Okay. Fehlt einer noch und Ja, dann. bei mir lädt es gerade Bei noch. mir lädt es auch noch. Oh mein Gott, das ist ja verrückt. Das klappt. Hört ihr das schon? Ja. Bisschen im Echt Ja, nicht. so ein bisschen im Geht. Hintergrund Warte irgendwie. mal, ich muss mal gerade eben. Relativ leise gerade. Oh ja, Ich jetzt weiß. wird's lauter. Ich höre es irgendwie gerade nicht. Da grunzt doch jemand. Bei mir wird Das war eigentlich in ich, tut erster mir leid. Linie so. Oh, jetzt hat so eine Hexe gelacht, aber ich war's nicht. Es Das ist schafft ja komisch. Ich keiner. glaube, ich muss es nochmal anschauen, weil ich höre es gerade eben tatsächlich nicht. Das ist ein bisschen doof. Finde ich gut. Hast dir was Schönes aus. Ich muss es gerade nochmal stoppen, weil ich höre es gerade leider nicht. Moment, ich drücke es nochmal neu. Haben wir gleich. Ja, weil die Zuschauer hören das jetzt auch in dem Moment nicht. Das wäre ja doof. Voodoo meinte gerade, dass er den Max kaum hört. Dann müsste der Mix noch mal ein bisschen seine Lautstärke anpassen. Ein bisschen Aber hoch. ihr hört mich gut, also das ist schon mal farb. Ja. Ja, da ist Ah. ja eigentlich die Generalprobe, da hat das sofort auch geklappt. Da war das ganz schön. Aber wenn wir jetzt gleich die Transition haben und die Tür geht auf, dann werdet ihr diesem Programm gleich danken. Ich gehe noch mal, mach noch mal hier Mikrofon-Boost. Da atmet jemand in das Mikrofon rein. Was ist denn heute los? So, ich hoffe, jetzt bin ich nicht zu laut. Oder bin ich lauter? Ja, ich glaube schon. Ach, ich weiß, warum ich es nicht höre, weil mein Mikrofon vorhin sich verabscheut hat. Damit ich Deswegen. übrigens einen authentischen Zwerg spielen kann, habe ich schon fleißig angefangen, Bier zu trinken. Ja, sehr gut, ich auch. Was für ein Bier trinkst du? Berliner Kindl. Das mit dem Kind im Achso, Krug. ja, das ist so eklig. Ich trinke Kloster Cheyenne. Klostergold. Ah, Keine Ahnung, was das jetzt. ist. Ich habe es nicht gekauft. Jetzt kriegt er einen neuen Link, dann geht's auch wieder. Das war, weil mein Headset ja einen Wackelkontakt anscheinend seit heute entwickelt hat. Der neue Link. Und jetzt hören auch die Zuschauer alles. Stimmt das? Müsste jetzt eigentlich fast kommen. Oh, ja. Jetzt müsste was passieren. Als wäre ich in einer Kneipe. Als wärst du in einer Kneipe. Ich höre gerade das sehr leise irgendwie. Ich auch. So, also ich höre nur so Besteck klappern. Dreh mal auf den Sound. Ihr könnt es ja selbst lauter hören, oder? Also lauter schalten. Ja. Wo denn? Im Soundmixer könnt ihr euch das unten rechts etwas lauter und leiser machen. Oh, krass. Ich mach's auch für die anderen noch mal ein bisschen lauter, damit wir das dann auch nochmal haben. Das ist irgendwie total beruhigend, finde ich, wenn Leute so essen und das Geschirr klimpert und also das Besteck und so. Ja. Findet ihr das auch? Ich finde das irgendwie angenehm. Es gab auch mal eine reine Internetseite, die nur so Kaffeegeräusche gemacht hat. Die habe ich mal eine Zeit lang super im Hintergrund angehabt. Das war super. So, also. Sollte man ja jetzt einigermaßen hören. Nö. Ist jetzt auch nicht so entscheidend sonst, glaube ich, oder? Okay. Nee, also bei mir steht auch nur connected to server. Ich kann auch gar nichts machen. Ihr müsst nur hören. Wir müssen nur euren Browser dann dementsprechend. Gut, dann wird's nicht alle, sonst müssen wir das zwischendurch nochmal machen. Okay, also, ihr macht soweit die Türe auf. Soweit. Wow, voll krass. Und befindet euch in einer Spelunke. So wie ich es meinte schon, die Spelunke ist proppevoll. Anscheinend wird gerade eben da ein Junggesellenabschied oder sowas gefeiert, weil mehrere Bauern, die da rumstehen, sind irgendwie sehr hart am Trinken. Einer hat auch irgendwie so eine Harlequins-Mütze auf irgendwie oder sowas. Und wird von den anderen hochgelobt. Ihm fehlt auch schon sein Oberteil. Und sie johlen halt ziemlich laut. Und also es sieht wirklich aus wie so eine bäuerliche Kneipe. Ihr seht von etwas weiter weg, seht ihr den wohl etwas gobelig guckenden Wirt, der, wie sollte es auch anders sein, in ein Glas spuckt, um es dann zu polieren. Also nichts mit Dinieren hier, ein kleiner Eintopf köchelt soweit, der aber einen eher säuerlichen Geruch von sich abdeutet. Die Theke ist soweit auch vollkommen besetzt. Die meisten Tische sind soweit auch voll. Was allerdings nicht voll ist, in dem Räumchen, ist einer der Tische und die Tuna sieht auch soweit den alten bekannten Hagenfernwiese dort alleine sitzen und hat schon ein paar Biere auf den Tisch gestellt. Ja, dann steuere ich doch mal dahin, ne? Du gehst dann einfach so weit durch oder wie hast du das? Einfach so und drängelst dich dann so durch so. Ja, so weit es halt nötig ist, sich da durchzudrängeln. Ich weiß nicht, wie voll es ist. Ja, schon sehr voll. Sehr unangenehm voll. Dann dränge ich mich da durch. Folgen die anderen? Ja, ich würde gerne wissen, ob ich noch Leute sehe, die ich kenne in der Taverne. Also jetzt irgendwelche wichtigen Leute, keine Ahnung. Wer ist denn da noch so? Also ich würde mich gerne umschauen. Du möchtest dich umschauen. Also ansonsten fällt dir halt in der Kneipe soweit auf, dass das Holz, also die Holzverschläge auch schon wohl bessere Zeiten gesehen haben im Großen und Ganzen. Es sieht halt, ja, wie soll ich sagen, es ist alles so ein bisschen abgewetzt. Die Leute. Also das Erste, was dir halt auffällt, ist so die ganze Kleidung. Ist halt alt und bäuerlich so. Und du erkennst jetzt von den, du hast nach wichtigen Leuten gefragt, richtig? Ja. Speziell. Also wichtige Leute jetzt in dem Sinne nicht. Was dir mal auffällt, ist einer von den Leuten, die den Junggesellenabschied wohl mitfeiern, dass das wohl ein Händler vom Traubenmarkt ist, der diverse Sachen, also so ein Kesselflicker, aber ansonsten fällt dir da jetzt keiner auf, der da irgendwie krass drauf ist. War das gerade ein Pferd? Ja, ich habe kein Pferd gehört. Jetzt müsst ihr das doch mal bei euch aktualisieren. Manchmal ist das. Vielleicht hat Nadjesha etwas die Farbe eingeatmet. Das ist natürlich doof, wenn er zwischendurch die Verbindung verliert. Müsst ihr immer mal wieder aktualisieren. Ja. Ist noch neu die Funktion da. Ja, dann, wenn ich niemanden sehe, den ich kenne und der mir irgendwie wichtig erscheint, dann würde ich natürlich auch zu Hagen gehen. Du würdest zu Hagen gehen, okay. Möchten die anderen noch irgendwas zwischendurch nutzen in der Gelegenheit? Also ihr habt schon, ja? Ich gehe an die Theke. Du gehst an die Theke. Ja. Du müsstest dich zwischen die ganzen Bauern durchfropfen, die da das quasi schon das Ganze belegen, soweit. Kann ich dabei, ich habe das mit den Würfeln noch nicht so ganz gescheckt, aber kann ich da so ein bisschen würfeln auf Taschendiebstahl? Du müsstest mir das Ganze ein bisschen beschreiben, ja. Du könntest aber durchaus, wenn du es mir ein bisschen beschreibst, könntest du was stehlen. Ja, das wäre soweit. Du willst arme Leute bestehlen, Monster. Wenn es da so eng ist und so, da kann ich ja, wenn ich da vorbeigehe, versuchen, dann irgendwelche Taschen reinzugreifen, oder? Irgendwelche Beutel von irgendwelchen Gürteln abschneiden. Ich habe ein Messer dabei. Das kannst du machen. Da würde ich dann gerne gleich drauf zurückkommen, wenn du an die Theke so weit gehst. Und du kannst dir in der Zeit so ein bisschen überlegen, was du genau machen willst. Und dann würde ich auf die anderen kurz nochmal das einmal ausspielen und dann komme ich gleich zu dir zurück. Okidoki. Mix? Ja, nachdem ich mich umgeblickt habe, schaue ich zur Theke und habe eigentlich habe ich Hunger vom Tag. Weil ich auf dem Markt war, ich habe da ein bisschen Arbeit gehabt, habe ein bisschen was zum Klöppeln gehabt. Zum Klöppeln? Was man so macht. Ja, naja, ich bin Schmied und ich habe halt ein paar Schwerter schleifen können, ein paar Sachen ausbeulen können und habe so ein bisschen Tagwerk verrichtet. Aber da ich sehe, dass es noch sehr voll ist, habe ich erstmal vor und gehe zu Hagen. Quasi den Myra und Tula hinterher. Mhm. Aber saß der da schon mit Bier für uns oder habe ich das falsch verstanden? Da stehen einige Bier schon, ja. Also das kann nicht, also entweder hätte er selber vielleicht 10 Stück getrunken, aber das es stehen auf jeden Fall 10 Krüge da. Bei Hagen weiß man nie. Die sind nicht gefüllt. Okay. Also das hast du jetzt so leer. Nicht sofort. Hier sind ja auch eine Steinkeule, ne? Nein, dann muss ich auch erstmal zur Theke. Also bei dem Lärm kann ich das nicht lange ohne Bier aushalten. Ich folge Jorut. Okay. Ihr drängelt euch so halb durch die Menschenmassen und irgendwie ist wie spricht man es denn jetzt aus? Jorut. Smörebröt. Das habe ich hier irgendwie mal. Da ist die Übersicht. Der allerdings geht etwas wohl zur Seite. Er steuert wohl irgendwas anderes an. Vielleicht hat er gerade irgendwas gesehen. Und er steuert den noch fast leeren Tisch an. Und der Hagen springt schon gleich auf. Der dünne Hecht springt auf. Er trägt einen Filzhut und recht einfache Klamotten. Was auch noch, was ihr noch seht, ist, dass wie es irgendwie. Er hat immer sein Buch dabei. Und das liegt bei ihm gerade eben auf dem Tisch. Da ist auch ein kleiner Kohlestift dabei. Und er springt gleich auf und haut auf den Tisch und scheint sich total zu freuen und meint so, da seid ihr! Das ist aber herrlich, dass ihr gleich so gekommen seid, du. Setzt euch, ich habe euch hier schon ein paar Biere bestellt, dann können wir gleich mal erzählen. Mensch, ich habe euch ja ewig nicht mehr gesehen. Was ist denn bei euch so passiert? Sag doch mal. Wer ist denn da jetzt überhaupt? Ich bin da. Ich bin auch. Ich bin da. Okay, dann erzählt mal. Ja. Es war einiges los. Ja, Tula, nur nicht so schüchtern. Das ist eine lange Geschichte. So viel Zeit haben wir nicht. Da war das Pferd wieder. Oh ja, jetzt habe ich das Pferd auch gehört. Ein Pferd auf dem Flur. Nein, okay. Ja, ich möchte ihm jetzt gar nicht so viel erzählen. Ich weiß nicht. Na Hagen, was ja viel wichtiger ist. Warum hast du uns alle hier zusammengerufen? Ich meine, das ist ein bisschen ungewöhnlich, oder? Wir trinken sonst nie alle zusammen und jetzt. Ja, da kommt die Nadesha. Ja, da kommst du gleich zur Sache. Das kenne ich ja von dir, ne? Noch vom letzten Mal, da wo wir uns gesehen haben. Da wolltest du auch nicht, da hast du gleich gesagt, hier, lass mal gleich, Mensch, gar nicht lange fackeln. Zeit ist Geld, ne? Ja. Das weißt du ganz genau. Ja, das stimmt. Das habe ich mir quasi auch immer hier ganz vorne in meinem Büchlein geschrieben, du. Setzt euch doch erstmal. Ich bestelle euch erstmal hier noch ein paar Biere nach, oder ich habe hier 10 Stücke. Wo ist denn eigentlich der Jorut? Der ist zur Bar gegangen. Der hat sich da durchgeschlagen. Ah, siehst du, sehe ich gerade gar nicht. Das ist irgendwie, hier ist irgendwie so ein Junggesellenabschied. Ich weiß auch nicht, irgendwelche Bauern und die ziehen mir irgendwelche Mützchen auf und ah, wie sie halt sind, ne? Das ist das einfache Volk. Ist immer lustig zu gucken, was sie so machen. Aber wusste ich auch gar nicht. Ich dachte eigentlich, es wäre viel leerer hier, dass wir ein bisschen Ruhe haben zum Besprechen, aber naja, wird euch ja jetzt nicht stören, hoffe ich, sag mal. Macht ihr nichts draus, bestell noch ein Bier mehr und einen Braten für mich, dann ist das alles vergessen. Ja. Einen ganzen Braten? Da kommt doch noch mal was im Braten. Hasenbraten, Wildschweinbraten. Der Hagen nimmt dich auch beim Wort und reckt sich nach oben und winkt zum Wirt. Winkt und zeigt irgendwie nochmal eine Handvoll, also mit all seinen Fingern nochmal. Und zeigt mit der anderen Hand noch eine 2 und er winkt nur ab und sagt, ja. Und fängt an, wohl ein paar Biere nochmal gleich nachzubestellen, soweit nachzufüllen. Ja, und Hagen setzt sich dann und deutet euch auch, euch dann auf die kleinen Schemel zu setzen, die ein bisschen schmierig sind. Aber naja, wie hier quasi alles schmierig ist. Klopf. Ja gut, dann setzen wir uns. Ja, das doch mal. Wie wissen denn hier, wie lange seid ihr denn jetzt eigentlich schon in Gareth? Ich weiß das bei euch gar nicht. Ich weiß ja noch, Nadjesha wohnt hier ja noch, aber bei euch anderen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Seid ihr nur auf der Durchreise? Ach, ich bin so lange da, dass ich schon wieder ein bisschen Geld zusammen habe und noch nicht lang genug, dass es reicht. Also, machst du vielleicht eine eigene Schmiede auf, meinst du? Ja, die Idee ist da. Aber bisher macht mir das Reisen einfach noch zu viel Spaß und standhaft an einem Ort bleiben. Das ist noch zu fern. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Also mich hat es ja immer. Du kennst ja die Geschichten von meiner Familie. Und ja, da siehst du, das ist auch nochmal, da müssen wir noch ein paar mehr Abende ranhängen, ach, weißt du? Ja? Ja. Da müssen wir noch ein paar mehr Abende hier ranhängen, damit wir das alles noch mit deiner Geschichte, mit deinen Eltern und Ureltern und ach, das ist, eieieiei, das passt ja alles gar nicht in mein Buch, du. Ja. Naja, was wollte ich denn sagen? Ja, ach, nö, also gut, ich sehe schon, ihr seid noch so ein bisschen... Ihr seid noch nicht so ganz. Ihr müsst noch ein bisschen warm werden. Er schiebt euch einzelne Biere rüber jeweils. Und meint dann, ja gut, meinte ich, soll schon mal anfangen oder sollen wir auf euren Kameraden noch mal warten? Ja, fang ruhig schon an. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Ihr wisst schon, dass ich auch nicht da bin, oder? Ach so, was? Ich dachte, hey. Du bist ja auch da, Theke. Ach so. Wie lange brauchst du denn gerade so noch? Was? Ja, genau. ich warte darauf, dass gewechselt wird, oder nicht? Also, darf ich nicht ausspielen? Doch, kannst du. Dann machen wir das jetzt so. Dann bist du dran. Es tut mir leid, ich weiß nicht. Nein, ist okay. Mir ist es gerade ein bisschen aus den Händen geglitten, dass du jetzt nicht mit denen dich hingesetzt hast. Deswegen. Also, nein, ich bin ja Joroth gefolgt. Richtung Theke, weil ich ja nicht wusste, ob da jetzt volles Bier steht oder leere Gläser. Also es werden ja auch gerade eben welche aufgefüllt, die auch auf die Theke gestellt werden. Das schon. Sehr gut. Dann gehe ich zur Theke und sage: Angrosch zum Gruße, mein werter Wirt. Ich hätte gern... Oh. Habt ihr ein gutes Zwergenbier für mich? Ja, nee, bestimmt nicht. Also was wir hier haben, ist das Gerstenmalz. Da kannst du einen von haben, du. Aber also hier zum betrunkenen, zum besoffenen Henker, du. Also ein richtiges Zwergenbier. Also ich kann hier zwei ineinander mischen. Dann hast du vielleicht ein gutes, aber naja. Also mein guter Freund, ihr werdet doch bestimmt etwas in eurem privaten Lager haben. Ich hol so eine Münze hervor und schieb ihm die so entgegen. Oh ja, na, das ist natürlich Dacker. Ja, er guckt so hinter sich in so ein Regal und sagt, ja, also ich hätte hier noch Schnaps noch mit dabei und ich kann mal unten nochmal im Keller gucken, ob ich da nochmal was hab. Da kann ich nochmal was reinmischen, aber. Ja, ach, ich mach dir was zusammen hier. Dann greift er einen Krug und verschwindet in der Kürze einmal wohl in seinen kleinen Kellerverschlag. Er macht so eine Klappe auf, eine knietschende, und steigt da hinab, aber ist auch quasi noch, dieser Verschlag unten, der kann gar nicht so riesig tief sein. Das ist wohl wirklich, da stehen einfach nur so ein paar Bierfässer wahrscheinlich drin oder so. Ja, und verschwindet da kurz drinne. Machst du mal bitte eine Sinnesschärfeprobe gerade eben? Ich habe ein bisschen Angst. Sinnesschärfe. Wo ist Sinnesschärfe? Sinnesschärfe. Bei körperliche Talente. Großartiges Geräusch, nach wie vor. Nein. Nein. Nein. Eins. Nein, nein, eins. Nein, nein, eins. Dolle? Also die Eins wäre ja natürlich... Einmal, beide Male zwei daneben. Zwei daneben, aber dafür eine Eins. Okay, Toni, machst du bitte deine Taschendiebstahl- oder beziehungsweise deine Stehlenprobe einmal und erklärst mir mal genau, was du machen wolltest. ich gehe da nur vorbei. Und dann will ich, die haben doch bestimmt irgendwie so Geldsäckchen oder irgendwie so am Gürtel hängen. Und die möchte ich gerne abschneiden. Ja, so also, kleine Geld, so Ledersäckchen, ja. Schon so ganz einfach geschnittene Dinger haben die da. Ja. Und willst du mehrere gleich mitnehmen oder willst du einfach einen einfach mal so? Naja, wenn man da so durchgeht, an wie viel laufe ich denn vorbei, wenn ich zur Bar will? So ja, zwei, also ich drei. Zwei wären jetzt so unmittelbar in deiner Reichweite. Das wäre so nicht das Problem. Ja, dann nehmen wir die. Dann nehmen wir die. Okay, dann würfelst du bitte zweimal. Mit was denn? Ich weiß, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Du hast doch auf deinem Bogen, hast du doch unter... Jetzt muss ich mal gerade gucken. Worunter findet man das denn jetzt wieder? Über Taschendiebstahl gibt es doch hier. Körperliche Talente. Körperliche Talente. Ja. So, und da gibt es doch dann Taschendiebstahl und da steht doch dann auch zum Beispiel drin, was du würfeln musst. Also zum Beispiel Fingerfertigkeit, Mut und Intuition vermutlich oder sowas. Wo steht das? Nee, Taschendiebstahl steht nicht bei körperliche Talente. Oing, oing, oing. Ach, warte, doch. Doch? Mut. Boah. Oh, scheiße. Ich komm mir genauso dumm vor wie mein Charakter. Nein. Ja, und das rechne ich dann zusammen. Du musst jetzt die drei, die da stehen, musst du jetzt unterwürfeln. Das heißt, wenn du jetzt Mut 12 zum Beispiel hast, musst du unter die 12 kommen. Wenn du das nicht schaffst, darfst du das mit diesem Talentwert, der neben Taschendiebstahl steht, auffüllen, bis du schaffst. Wenn du das. Achso, okay. Ja. Und wenn du zwei Einsen würfelst, hast du es automatisch geschafft. Wenn du zwei 20er würfelst, bist du quasi katastrophal gescheitert. Okay. Oh, oh. Okay. 17, 9, 18. Und jetzt kann ich das quasi, also ich habe bei Taschendiebstahl habe ich 9 und dann kann ich es quasi auffüllen und dann kommt es trotzdem nicht hin. Ne? Nee, das kommt trotzdem nicht hin. Aber mach bitte noch mal eine Probe. Mach noch mal, musst ja noch mal eine machen. Du hast es ja bei 2 versucht. Okay. 2, 11, 14. Das hört sich doch aus. So aus, als ob das geklappt hätte. Ja, jetzt muss ich einmal ganz kurz was würfeln. Achso, übrigens fällt, Maya, dir fällt das irgendwie zumindest bei einem auf, dass der. Ich wollte auch teilen. Also dass der Jurut gerade eben versucht, sich an einem der Geldsäcklein zu schaffen macht. Bei einem siehst du das zumindest, bei dem anderen siehst du das nicht. Möchtest du in der Zeit irgendwas machen oder? Du meinst selber irgendwelche Taschen mitnehmen? Oder ob du mit der Erkenntnis was anfangen möchtest. Ja, ich sehe das und dann drehe ich mich um und warte auf mein exquisites Bier, das nicht kommen wird. Okay, dein Bier kommt so langsam auch hoch. Allerdings. Ja, ich glaube nicht, dass es exquisit ist. Nein, das nicht. aber wo du wieder das Bier soweit dankend annimmst. Das ist wohl eine etwas andere Brühe und naja, ob das jetzt wirklich Zwergenbier ist, sei dahingestellt. Aber du drehst dich dann in dem Moment um und siehst dann, dass anscheinend zwei von den die Toni bestohlen hat, dass die sich gerade gegenseitig gegenüber umdrehen und ansehen in dem Moment. Ach so, die denken dann jetzt gegenseitig. Okay. Sie fangen, Jo, du warst halt ein bisschen ungeschickt bei dem Ganzen. Bei dem ersten hast du das Ding einfach so zack, den Geldbeutel einfach so abgeschnibbelt und dir fallen so ein paar, zwei Silbertaler entgegen. Beim nächsten ist es allerdings so, dass du ihn so ein bisschen anrumpelst beim Ganzen. Und der eine dreht sich dann zu dem anderen zu und sagt dann: Metzamer, kannst du nicht deine Griffe beide malen, du Arschloch? Und dann der andere fängt dann auch an: Was willst du denn? Ich hab dich nicht angekrabbelt. Was willst du denn? Hier, lass mal auch deine Finger bei dir. Ich bin hier zum Saufen, Junge. Und der eine schubst dann den anderen schon und dann wird's schon, dann fängt er an rumzupöbeln und der dritte schaltet sich langsam ein und werden so ein bisschen immer ungehaltener und schubsen sich gegenseitig. Ja, dann gehe ich einfach weiter zur Bar, würde ich sagen, oder? Du bist doch noch an der Bar. Ach so, ja, dann bestelle ich ein Bier. Ach so. Ich habe jetzt zwei Silbertaler. Und die Leute fangen an, sich so ein bisschen anzugehen neben dir und der Erste haut dem anderen schon so ein bisschen auf die Fresse. Und andere beschweren sich schon: Ja, was sind ihr da? So, was soll das? Und finden das wohl gar nicht so gut, dass sie sich so früh am Tag schon, wo es jetzt, früh am Abend, dass sie sich schon hier in die Mangel nehmen irgendwie, weil die ja noch gar nicht besoffen sein können. Und ja, du kriegst dein Bier für deine zwei Silbertaler. Es ist halt auch, das ist schon ein sehr, also willst du alles ausgeben von den zwei Silbertaler? Klar, ich will das beste Bier, was es gibt. Okay, du bekommst dasselbe, was Mira bekommen hat. Viel Spaß. Es ist eine Brühe, die keinen Schaum hat, die immer noch sehr fade wirkt, aber weitaus eher an ein Bier erinnert als die andere Grütze, die bei den anderen steht. Das ist super. Ich möchte mit ihm hier so anstoßen. Das machen wir. Und dann ziehen wir uns langsam zu den anderen zurück. Okay. Lassen die anderen da stehen, die sich prügeln wollen. Okay. Der Hagen ist schon wieder, er sieht euch ankommen und ist dann schon wieder ganz aus dem Häuschen und springt dann wieder auf und meint: Ah, Mensch, da sind die anderen beiden auch noch. Hier, du warst doch Myra, die Zwergin, da, ja, und der Jorut. Mensch, gut, dass ihr auch gekommen seid. Wir haben hier gerade schon ein paar Biere hingestellt, wir haben noch gar nicht angefangen. Das ist ja sehr gut, dass ihr gekommen seid. Da hinten prügeln sie sich ja auch schon wieder, Mensch. Diese Bauern, ne? Ich sag's euch, diese Bauern, die können sich einfach manchmal nicht benehmen, ne? Also manchmal geht's wirklich mit denen durch. Also da weiß ich auch nicht was. Aber naja, wir haben uns ja hier ein bisschen an die Ecke gesetzt soweit. Nehmt euch einen Platz, setzt euch schön hin. Hagen. Und dann, ne? Ruhig. Ja. Gut, Hagen, ihr redet immer so viel. Ja, ich weiß auch nicht. Ist halt mein Geschäft auch ein bisschen, ne? Viel reden und viel aufschreiben und viel mitnehmen, ne? Das braucht man ja immer so. Wie ist es euch denn ergangen, euch zwei? Die anderen haben noch nicht so viel erzählt, deswegen habe ich noch ein paar Bier extra bestellt und ein bisschen Eintopf. Wie ist es euch denn? Ach, guter Hagen. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Oh. Aber ich habe gehört, ihr hättet gute Informationen für uns. Vielleicht wollt ihr vielleicht ein bisschen erzählen. Warum sind wir eigentlich hier? Möchten die anderen auch noch was sagen, oder? Ist so, nee, gut. Ich würde auch gern wissen, was der Hagen jetzt möchte von uns. Ja, ich sag nichts, aber ich setze mich auch nicht hin. Ich will nicht bei dem sitzen. Ich stehe da nur, ich möchte mich da irgendwie. Ist das der Tisch an der Wand oder so, dann lehne ich mich dagegen. Ja, also das ist schon so in der Ecke, das stimmt. Ja. Dann, ich möchte noch was sagen. Ja, okay. Myra, sei aber nicht so stressig hier. Lass den Hagen doch mal in Ruhe erzählen. Ich bin mir sicher, der kommt gleich zum Thema. Ja, trink mal ein Bier, mach dich mal locker. Chill mal eine Runde. Wolltet ihr nicht euren Braten weiter essen, Hagen? Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt hier zum Punkt kommen können, damit wir uns nicht zu lange hier aufhalten müssen. Ja, da hat sie ja auch Was recht. Soll das denn bedeuten? Dass das Bier hier wirklich furchtbar ist. Selbst das beste Bier ist hier furchtbar. Was? Hier trinke ich fast jeden Abend mein Bier und das hat bisher noch nicht geschadet. Man gewöhnt sich schnell daran, also... Ihr müsst morgen mal zu mir kommen und ich zeige euch das beste Zwergenbier. Und dann werdet ihr ganz anders darüber denken. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nadja, bei der Myra darf man doch nicht mal in dem Wohnviertel auf den Boden spucken. Also ob wir da hingehen wollen. Wo die feinen Leute wohnen. Die feinen Leute. Ja, ich habe eher ein Problem. Auf meinem Wagen. Ja, der ist schon ein Holzwagen, den ich finden konnte. Na gut, Nachfein. Ihr beißt. Na gut, Nachfein. Ich möchte euch, ihr könnt euch ja noch ein bisschen von der Blurry hier nehmen. Ich sag euch mal, ich erzähle euch einfach mal, was ich denn für so einen glorreichen Gedanken hatte, warum ich dachte, ich lade euch einfach mal auf ein Bier ein. Nun, ich sag mal, ihr seid ja jetzt noch nicht so beschriebene Blätter in Gareth, um es mal so zu sagen. Und es gibt ab und zu gewisse Tätigkeiten, die man Leuten gibt, die dann auch dafür gutes Geld bekommen, gute Dukaten. Und am Ende sind alle zufrieden. Und da habe ich an euch gedacht. Und ihr müsst euch noch nicht mal irgendwie, ich sag mal, weit aus dem Fenster lehnen. Eure Aufgabe ist es eigentlich nur, einen schönen Abend zu haben. Streng genommen. Von wie viel Dukaten sprechen wir eigentlich? Nun, also... Bevor wir weiterreden. Also ich sag mal, das sind nicht meine Dukaten persönlich, das sind die Dukaten, die ich dann an euch weitergeben würde. Und da reden wir sowas von, naja, ein bisschen Geschmeide wurde mir gesagt, wenn ihr das alles soweit gut machen könnt. Ein paar Dukaten so, noch nicht die Zähne voll, aber ich sag mal, ein paar so, damit ihr schon mal... abseits von eurem schönen Abend, den ihr dann habt, dass ihr dann auch, ein bisschen was ausgeben könnt. Euch davon vielleicht nochmal, ne, was ihr so braucht, kaufen könnt. Ihr kennt das ja, dies, das, ne? Ja, was für ein schöner Abend soll das denn genau sein, dass der quasi, ja, dass wir dafür bezahlt werden? Ja, also es ist, wie soll ich sagen, sagen euch denn die Familien Carfeng oder Groterian was? Schon mal aufgeschnappt? Nein? Nein. Oh. Nein. Moment, was kann ich würfeln? Ja, wenn die hier aus Gareth sind, könnte ich das vielleicht wissen, ich weiß es nicht. Ihr könnt das gerne mit der Talentprobe so ein bisschen... Was ist das denn dann, Menschenkenntnis oder was? Ja. Gassenwissen? Also Menschenkenntnis ist auch so ein bisschen eher wie Einschätzen, das ist so eine, das ist eigentlich so eine Mischung. Ich habe bei der Gesellschaft nichts anderes, was passen würde. Ich habe nur Betüren, Etikette, Verkleiden, Überreden und Überzeugen. Wir machen mal Menschen. Es passt alles nicht, ja, genau. Setz mir einen lustigen Hut auf. Nee, Schätzen ist mehr so ein mathematisches Ding, so von wegen, wie weit oder wie teuer ist das. Menschenkenntnis, glaube ich, passt in dem Moment am besten, ja. Tatsächlich. Aber weshalb denn nicht Gassenwissen? Darfst du in dem Moment auch... Naja, es ist nichts Kriminelles. Es ist auch nichts Schäbiges. Was ist das mit den ganzen Vorteilen hier? Du kannst ja ruhig auf Gassenwissen mal würfeln. Das kannst du ja mal machen. Okay. Ich muss jetzt da drunter oder da drüber kommen? Du musst immer da drunter kommen. Da drunter, okay. Das ist auffüllen mit dem Talentwert, den du da stehen hast. Oh, eine 20. Nein. Sind das die Kloreiniger hier? So, ich habe es geschafft. Okay. Ich habe es einmal geschafft und zweimal nicht geschafft, einmal davon mit einer 20. Ich würde sagen, es ist verkackt. Ich habe es so durchschnittlich geschafft. Also es war jetzt eigentlich, ja, ziemlich mittig. Okay. Maya, wolltest du auch würfeln? Ja. Ich kann auch würfeln, aber ich dachte, ich lasse erstmal die anderen. Vielleicht kommt da ja schon genug drauf. Also, Tula kann sich jetzt, hat den Namen zwar so mal aufgeschnappt, das schon, ist ihr bekannt, aber nicht was da genau, was die denn irgendwie machen, diese Familien. Das ist denen nicht so geläufig. Nicht so wirklich. Allerdings, Nadjesha ist soweit bekannt, dass die Familie Karfeng ein Patriziat ist, also eine Handelsfamilie, die größtenteils mit Getreide handeln. Und denen es nicht so ganz gut geht. Also die sind jetzt, das heißt auf dem absteigenden Ast, die haben inzwischen nicht mehr den Ruf von früher, sagen wir es mal so. Und von der Familie Groterian weißt du nur, dass die an sich größer sind. Sie handeln generell ein bisschen breiter gefächert. Hauptgeschäft ist auch in Gareth. Und die fällt noch der Wahlspruch ein, stark im Recht. Oh Gott. Das fällt dir ein. Kennen die mich? Nein. Also es ist was, ich kenne die halt, weil die bekannt sind hier. Das sind halt schon, ja, die sind halt schon, Wie war nochmal der Slogan? Stark im Recht? Ja. Wie beim ADAC. Okay. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Kann man immer nutzen. Wie hieß die andere Familie? Karfeng und? Karfeng und Groterian. Ich würde gerne eine Aktion machen. Ja, bitte. Und zwar möchte ich gerne mein Bier greifen. Oh. Ja, warte. Ich möchte mein Bier greifen, aber greif aus Versehen daneben und kipp es so um in Richtung Myra. Okay. Werde ich hier schon gemobbt? Wir sind noch keine Stunde da. Dieser komische Zwerg. Muss ich da jetzt irgendwas würfeln drauf oder kann das einfach... Das ist ja eine alltägliche Handlung, sein Bier verschütten. Okay, also. Ich muss ja nur mal so die Grenzen abstecken hier. Ich erinnere mich da noch an ein anderes Spiel, wo ich dich erst gemobbt habe hier. Ja. Der Toni ist so ruhig und irgendwas muss ja passieren. Ja. Ja, das passiert und dann sag ich natürlich gleich darauf, Entschuldigung, oh mein Gott, das tut mir jetzt aber leid, Myra, dafür kannst du was von meinem Braten abhaben, wenn du möchtest. Läuft dir denn... Ich verdrehe nur so irritiert und angeekelt die Augen, dreh mich dann wiederum zu Hagen. Lass diesen komischen Zwerg machen. Wollte noch jemand eine Probe machen, um was rauszukriegen, oder sagt er, ist egal? Ich könnte auch eine Menschenkenntnisprobe. Also ich meine, Händler müsste ich ja eigentlich auch kennen. Getreidehändler? Ja, das ist nicht unwahrscheinlich, das stimmt. Ja. Auch. Und, Moment. Ja, ich habe alle drei geschafft, also 6 über. Oh, sehr gut. Ja, das Haus Karfeng sagt dir tatsächlich sogar einiges. Du hast so ein bisschen die Geschichte auch mitgekriegt, das Drama um die, dass irgendwie der Trautmann Karfeng ist irgendwie ziemlich dabei, den politischen und wirtschaftlichen Wiederaufstieg soweit wieder anzufeuern. Du weißt auch davon, dass irgendwie eine Heirat geplant ist. Und du weißt das Oberhaupt, das ist Landor Karfeng und ist auch schon eine recht breite Familie, also ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Familie, das nicht. Der Wahlspruch ist für Ehre und Ehre. Das ist klasse. Und über das Haus Groterian, da fällt dir noch ein, dass das Oberhaupt Amelia Groterian ist. Denen geht es halt wesentlich besser vom Ruf, die sind besser gestellt und auch bei denen steht wohl soweit bald eine Hochzeit soweit an. Mhm. Hat der einen Sohn und die andere eine Tochter? Ach, die haben mehrere Söhne und Töchter irgendwie, die halt irgendwie so... Ich dachte, ich hätte es schon erkannt. Okay. Hagen blickt fragend so in die Menge. Ja, erzählt gerne mehr. Gut. Ihr habt mein Ohr. Gut, gut. Dukaten? Also, ja, genau. Dukaten. Habe ich die Dukaten schon erwähnt? Einige Dukaten, das ist wahr. Nicht meine, aber gut. Kommen wir kurz dazu, was ich eigentlich meine nun. Es ist so, die Handelsfamilien Karfeng und die Handelsfamilie Gotherian, die hätte in 2 Tagen eine Hochzeit zu feiern. Und es gibt dann einmal den Sohn, das sind jetzt nicht so die ersten Söhne, das jetzt nicht, aber nun ist auch nicht ganz unbeteiligt. Pedrescu Karfeng, der Sohn vom 4. Vorstand der Handelsfamilie Karfeng, eher so ein naiver und gutmütiger, naja, halt so ein etwas angedickter, was soll man sagen? Angedickter? Ein bisschen angedickter, was soll ich sagen? Es ist halt, so ein Sohn, wer weiß, die haben sich ja alle, die haben ja so viele Söhne und Töchter, da weiß man ja gar nicht mehr, wo die alle herkommen dementsprechend. Naja, und der soll nun mal eigentlich die Myrnhild Grotherian heiraten. Die ist so ein bisschen, die ist irgendwie Tochter vom 3. Vorstand, so ganz steige ich da auch nicht so ganz durch, naja, und das hat wohl nicht nur Liebesgründe, nein, das hat wohl auch irgendwie Gründe in Richtung irgendwelche Geschäfte, irgendwas, dass die Myrnhild, naja, sich dafür mal opfern soll, damit die von Karfeng soweit ein bisschen näher vom Geschäft her ran sind, Preisabsprachen, dies, das, naja, ihr wisst ja, wenn die so heiraten, dann ist es ja relativ selten aus Liebe, sagt man ja so. Naja, könnt ihr euch, also, ich sag's euch lieber mal direkt so. Also eigentlich sitze ich hier, weil ich eigentlich die Aufgabe bekommen habe, aber so ganz glaube ich, ginge das eher besser, wenn ihr das vielleicht machen würdet, weil ich bin dann doch vielleicht schon etwas bekannter hier und naja, es wäre vielleicht besser, wenn es so nette Menschen und Zwerge machen würden, wie ihr seid vielleicht. Also ihr sollt mit dem guten Sohnemann Pedrescu feiern gehen. Seid ihr soweit noch bei mir, ja? Ja. Ich mache nichts Unanständiges, das will ich nochmal sagen. Nein, nichts Unanständiges, nicht so. Wir müssen uns nicht ausziehen. Nein, also ihr nicht, also je nachdem, wie ihr euch das so vorstellt, nein, das müsst ihr nicht machen. Ihr sollt einfach mit ihm ein bisschen feiern gehen im Südquartier, im Sonnengrund, also hier. Und es wäre halt ganz gut, wenn Pedrescu am Ende einen angeknacksten Ruf hätte, vielleicht. Also sprich, ihr würdet mit ihm feiern und dann würde vielleicht blöderweise, weil er es halt über die Stränge geschlagen hat, so ein bisschen, würde er vielleicht ohne Hose oder zwischen Pferdeäpfeln vor dem Badenhaus liegen, morgen frühs, und seinen Rausch ausschlafen. Und dann hat er vielleicht auch eine Dirne getroffen und vielleicht hat er etwas Ilmenblatt auch noch irgendwo liegen gehabt. Nun ja, und dass es dann auch nicht zu viel ist, weil wenn die Handelsfamilie, nun, die soll ja auch nicht direkt zu Schaden kommen, aber es gibt halt manche Leute, die sind halt nicht so davon begeistert, dass die beiden unter dem Bund der 12 ihr Ehegelübde sprechen. Sagen wir es doch einfach mal so. Und wenn das passiert, wie sollen die Leute darauf aufmerksam werden? Nein, ja, er liegt ja vor dem, also angenommen, es würde so passieren, würde der gute Mann, der gute Pedrescu ja, nehmen wir einfach mal an, entkleidet und vielleicht auch etwas lediert, nicht jetzt tödlich lediert, also die 12 Ware natürlich das nicht, Bohren soll ihn jetzt nicht zu sich nehmen, das wäre ja jetzt nicht der Ziel der Sache, aber wie war die Frage nochmal? Ich habe so ausgeholt. Ich habe mehrere Fragen. Also, wir dürfen ihn nicht verletzen und nicht töten. Nein, wir sollen ihn aber schrecklich blamieren. Und so, dass es am besten die halbe Stadt mitbekommt. Ja, aber nicht, dass es jetzt mehr so auf ihn zurückfällt und nicht so jetzt auf das ganze Haus. Weil das Haus soll ja jetzt nicht in unrühmlich. Man möchte halt, ich sage es mal, so wie ein Geldleier sagen würde, man möchte Preisabsprachen verhindern. Aber nicht das ganze Haus in den Ruin stürzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist aber schon so, dass wir dann mit Sicherheit die Dukaten vorher bekommen, oder? Nun, so ein Abend kostet sicherlich ziemlich viel Dukaten. Ja, das ist genau. Deswegen dachte ich mir auch, ich könnte euch ja dementsprechend die Dukaten soweit dann schon mitgeben. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Das Geschmeide würde ich jetzt allerdings nochmal absehen. Das brauche ich natürlich dann noch. Das würde ich euch gerne hinterher dann soweit geben. Und auch habe ich auch über meinen Kontaktmann, Frau, noch eine andere Sache mitbekommen, die euch auch soweit helfen würde. Wir wenn brauchen eine ihr Kutsche. Mal eine Gefälligkeit braucht, nur eine Kutsche ist nun mal, also wirklich, das ist wirklich ein bisschen teuer. Also, was? Naja, also es wäre schon perfekt mit einer Kutsche. Ja, nun, die Mittel liegen uns allerdings auch nicht so ganz, nicht so ganz. Ich habe eine Frage. Warte mal kurz. Toni hat gerade geschrieben, dass er nichts mehr hört. Oh. Kann ich trotzdem schon mal was fragen? Da bin ich wieder. Ah, okay. Ach, ich weiß auch nicht, was das war. Ja, frag bitte. Der ist ja vom sozialen Status relativ hoch, der gute Mann, oder nicht? Ja, der trägt schon schicke Kleider. Warum sollte der dann mit so einem Abschaum wie mir zum Beispiel überhaupt feiern gehen? Nun, das haben wir uns natürlich auch vorher schon überlegt. Und das ist natürlich dann so, dass sein Vater nicht einfach ihn mit den Freunden losziehen lässt natürlich. Sein Vater hat natürlich 5 Unterhalter angestellt, die sich um ihn kümmern, der gute Hartmut. Der hat einfach mal ein bisschen investiert in seinen Sohn und hat dann einfach... Hat er keine Freunde? Nicht so direkt, kann man so sagen. Entschuldigung, Hagen? Ja, ja, ja. Kannst du mir mal den neuen Krug Bier darüber reichen? Ja, natürlich, hier. Ach, da haben wir ja noch welche. Die anderen sind ja auch schon da hier. Ach, hier mit trockenen Hals kann ich nicht gut mitnehmen. Nee, das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Und im selben Augenblick, wo er dir das rüber gibt, fängt ein Bade irgendwie auf seiner Klampfe so ein bisschen an zu spielen. Die Schlägerei vorne hat sich ein bisschen reduziert wieder. Und spielt halt einer für ein bisschen Geld, spielt halt ein bisschen mit seiner Laute. Was ihr auch hören könnt, wenn ihr euch wieder connectet mit dem Tabletop-Audio. Bin connected. Achso, wenn ihr jetzt keinen Gitarrensound habt, dann müsst ihr neu connected. Bei mir steht, this broadcast has ended, ask your DM for a new link. Ihr kriegt einen neuen. Das ist das Praktische, ich kann euch das einfach zuschicken erneut und die Zuschauer hören das trotzdem. Pam! Okay. So modern. Ja. Ja. Ich würde das mit den Dukaten aber gerne wirklich vorher klären. Ich habe keine Lust, dass es wieder so ein Reinfall wird wie letztes Mal. Letztes Mal? Naja, du weißt doch, wir haben schon öfter irgendwelche Geschäfte zusammen gehabt und das lief nicht immer so optimal, wenn ich ehrlich bin. Naja, es gehen halt manchmal Dinge schief und manchmal gehen Dinge halt besonders gut. Das ist halt manchmal so. Ja, du bist manchmal auch ein Trottel, Hagen, ey. Blöderweise bist du aber nie der Gearschte, sondern ich. Und nein, da habe ich echt keine. Also, ich würde auch sagen, wir machen hier gar nichts, bevor die Bezahlung nicht geklärt ist. Ich würde gerne den Baden verprügeln. Okay, dann geh hin und würfel eine Probe auf Raufen. Das fordert mir sämtliche Konzentration ab. Warte, Raufen. Oder Körperkraft. Ja. Mach eine Körperkraftprobe. Er spielt einfach doch so schön. Ich weiß auch nicht, gibt was du spielst. Ich erinnere dem auf die Fresse. Ich weiß nicht, wo ist Körperkraft? Das ist oben so ein Haupt, das ist so ein Statuswert von dir. Steht auf der ersten Seite. Eigenschaft, genau. Ja, okay, er wiederholt sein Lied ständig. Ich kann es schon verstehen. Kampftechniken, Toni. Ja, aber er macht einfach Körperkraft jetzt. Dann habe ich 3 gewürfelt und ich habe da 12. Okay. Der Bade hört plötzlich auf, du schmeißt einen Tisch um und hält sich davon ab, weiterzuspielen. Er lässt erschrocken seine Klampe fallen und stürmt hinaus. Und flip a table. Und schon fängt dieser Fluch mit Hagen-Fanwiese an. Kaum bin ich mit dem irgendwo zusammen, ist mein ganzer Ruf hier in meinem Viertel im Arsch. Weil er irgendwelche Leute anbringt, hierher schleppt, die nur Stress machen. Es sind aber einige Leute sehr amüsiert gerade. Ja, was hat denn Jürit für einen Sozialstatus? Wer? Jürit. 4. Also auch so. Unterschicht. So. Ja, die Musik ist aus. Hagen findet es auch recht belustigend, das Ganze. Und er daraufhin, dass ihr ja sagt, ihr habt ja nicht wirklich. Ihr wollt erst die Dukaten sehen, lässt da ein paar auf den Tisch fallen. Und ja, da liegen jetzt so ungefähr circa 8 Dukaten auf dem Tisch. Wow. Wie ist das so? Achte Karten für 7 Mann? Sagt mal Hagen. Wie sollen wir das aufteilen? Moment, wir sind 5. Gute Haargrabe, ich sehe schon alles doppelt. Bitte was? Ihr solltet nicht mehr so viel trinken, Hagram. Ja, ihr seid es einfach nicht mehr gewohnt. Es war ein heißer Tag heute und ich habe wenig gegessen. Also ja, um das, um, also 8, ich sag mal, was 8 Dukaten zum Beispiel wert wären. 8 Dukaten, ne, zum Beispiel, wenn ihr euch eine teure Lupe, die ja, also in der Zeit ist eine Lupe teuer herzustellen. Eine Lupe würde 8 Dukaten kosten. Das sind immerhin 80 Silbertaler. Oder was kostet also noch 8 Dukaten? 3 Dukaten, ein Packsattel kostet 3 Dukaten zum Beispiel. Oder haben wir denn mal ein Tier? Ja, aber das ist ja jetzt nicht gerade ohne Risiko, was wir machen müssen. Aha. Nee, eben. Feiern. Naja, aber ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren. Sauf, Junge. Man kennt mich hier in der Gegend, ja. Und wenn ich da jetzt... Ich muss schon ein bisschen aufpassen. Und ich kann jetzt das nicht... Also für eine olle Dukate mache ich das nicht. Da muss schon ein kleines bisschen mehr... Für was bist du denn in der Gegend bekannt? Naja, für Dinge. Okay. Ich streich schon mal das Geld ein. Ich meine, das liegt da jetzt so offen... rum. Ja, natürlich. Moment. Ja gut, also wenn sie das ganze Geld nimmt, dann kann sie es ja auch alleine machen. Ich finde ja, nein, ich nehme das natürlich erstmal nur an mich, um dann nochmal nachzufahren. Wer kommt denn da rein? Ach, da gehen nur 1-2 Bauern rein und raus. Achso, okay. Aber das sehen wir natürlich erstmal nur als Anzahlung, oder? Hagen. Müsste ich natürlich wieder mit dem Kontaktmann dann auch dementsprechend mal ein Wörtchen halten. Das Problem ist ja, dass die Dukaten ja runterträufeln. So ist das ja. Ihr kennt das, der eine sagt dem anderen was, gibt ihm Geld, dann gibt er dem wieder Geld, der gibt ihm wieder Geld und irgendwann gebe ich euch dann das Geld. Aber wir sollen doch irgendeinem reichen Fuzzi einen Junggesellenabschied ermöglichen. Das geht doch nicht damit, wenn wir noch am Ende was übrig haben wollen. Oh, was meint ihr denn? Frage ich doch mal anders. Ihr seid ja des Zählens sehr gut und des Schätzens mächtig. Was meint ihr denn, wäre denn angemessen, was ich da nach oben geben müsste, was ihr dann haben wollt, hätte? Als ich will 4 Dukaten. Bitte? Ich will 4 Dukaten. Also ich finde, für jeden 4 Dukaten ist da ja. Wirklich... Ja, genau, natürlich. Ja, natürlich. Das finde ich auch. Ich möchte gerne schätzen. Du würdest gerne schätzen. Was möchtest du denn schätzen? Schätz doch mal. Ich möchte schätzen, wie viele Dukaten wir brauchen. Für was? Na, du hast doch gerade gesagt, was würdet ihr schätzen, wie viele Dukaten ihr braucht für den Abend? Ach so, da, ja. Ja, super. Genau, ja. Und da ich einen sehr hohen Wert auf Schätzen habe, nämlich 9. Mhm. Kannst du gerne mal auswürfeln. Da Xera hat mir zwar erklärt, wie es funktioniert, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Der Chat hat es dir erklärt und du hast es nicht verstanden. Also du hast ja hinter deinen Fertigkeiten so Abkürzungen stehen, die für deine Eigenschaften stehen. Das sind quasi 3 Proben, die ich machen muss, ja? Genau, du musst 3 Proben machen. Genau, das habe ich... Und du musst mit jeder Probe unter der Zahl sein, die du bei deinen Eigenschaften stehen hast. Also nicht bei den Fertigkeiten, sondern mit deinen Eigenschaften. Also bei was ich bei Schätzen zu stehen habe, oder... Also, du hast bei Schätzen ja, glaube ich, Klugheit und 2-mal Intelligenz, glaube ich. Nee, genau, warte mal, Klugheit und Intelligenz. Nee, Intuition, genau. Genau. Jetzt musst du 3 Proben machen. Okay. Erstmal muss ich auf Klugheit würfeln, ja? Genau, und da musst du dann unter dem Wert sein, den du bei Klugheit hast. Okay, dann würfeln wir mal. Ich habe 18 gewürfelt, das ist schon mal schlecht. Okay, aber du hast ja bei Schätzen wahrscheinlich einen Talentwert stehen, oder? Genau, ich habe da 9. Genau, damit kannst du das ausgleichen, sodass du dann nicht mehr drüber bist. Okay, das heißt, ich muss von den 9 jetzt schon mal, von den 9 Bonuspunkten, die ich habe, muss ich 8 abziehen, damit ich auf 10 komme, wenn ich bei Klugheit 10 habe. Das kann sein, ich habe nicht mitgerechnet und ich blende Zahlen immer aus. Okay, ich mach's einfach mal. Okay. Ja, Mama. Okay. Dann habe ich die erste Probe bestanden. Okay. Dann muss ich jetzt Intuition machen, ja? Mhm. Da habe ich jetzt eine 1 gewürfelt. Da habe ich eine 8 drauf. Das heißt, das habe ich auch bestanden. Okay, also ist soweit super. Super, super. Okay, und jetzt die dritte Probe, nochmal Intuition. Da habe ich jetzt eine 4 gewürfelt, also bin wieder drunter unter 8. Ja, super. Genau. Okay. Also bestanden und einen über. Genau, also du weißt, dass ein Junggesellenabschied natürlich vom Preis her nach oben offen ist. Und vor allen Dingen, auch wenn ihr es wirklich sehr, sehr wild treiben sollt mit ihm, kann das im Südquartier, also an sich ist das Südquartier natürlich sehr, sehr billig, aber wenn ihr, sage ich mal, Richtung Drogen und Dirnen oder Glücksspiel schon euch orientiert, wird das nochmal eine Ecke teurer. Das heißt, die 8 Dukaten sind... Aber das sind ja alles Spesen dann. Ja, genau, die 8 Dukaten wären dann quasi, vermutest du jetzt, sehr, sehr sehr, sehr hohe Spesen, also wenn man das jetzt sehr, sehr hoch anrechnet, sehr, sehr hohe Spesen und alles, was danach käme, wäre wohl vermutlich die Belohnung. Ja. Aber es ist halt, du kannst halt, es ist halt nach oben hin offen, du kannst natürlich auch 30 Dukaten oder 50 Dukaten auf den Kopf hauen. Das Ding ist halt, ja, muss man mal gucken, wie weit das kostet. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, also wisst ihr, Hagen, ich habe das mal überschlagen. Wenn wir hier für uns fünf. Peter Zwegert. Plus für den Petresco, ja, und wenn wir da mal so feiern sollen, und da kommt ja Schnaps, da kommt ja Bier, da kommt ja dann nochmal eine Tänzerin und ein Bade lassen wir weg, weil Bade klappt ja nicht mit dem Jürit. Der haut die Tische kaputt. Das heißt, wir müssen nochmal Kosten einrechnen, falls der Tische kaputt kloppt. Also, da würde ich schon sagen, dass wir so 30 bis 40 Dukaten brauchen. Also, doch. Ach, das Teil. Ach so, puh. So krass. Puh. Max hat auf jeden Fall ordentlich was vor. Ja. Ja, also, Party. Ja. Also, puh. Das ist eine realistische Rechnung. Das gefällt mir. Ich kann das gut schätzen. Also, ich bin ja super in Schätzen. Ich möchte da meinem guten Freund zur Seite springen. Und möchte jetzt Überreden verwenden dafür. Okay, dann mach das mal, weil er nimmt Hagen schon seinen Hut ab und fasst sich schon ins Gesicht und denkt sich so, ach du Scheiße. Ich würfel mal hier. 1, Moment. Oh Gott, 1? nein, das habe ich nicht. Zwei Einsen. Okay, das ist automatisch. Ich habe noch 5 geschafft. Über. Erzähl ihm mal was. Hagen, ihr müsst verstehen. Also, Hagrams Rechenkünste sind wirklich legendär im ganzen Zwergenreich. Und wenn er sagt, 40 Dukaten könnten gerade so reichen, dann solltet ihr ihm glauben. Und wenn ihr wollt, dass dieser Auftrag ein Erfolg wird, dann würde ich die Beine in die Hand nehmen und zu eurem Auftraggeber gehen und genau mit dieser Summe wiederkommen. Auf jeden Fall. Er reibt sich am Kopf. Sonst sehe ich da überhaupt keine Hoffnung. Nun, also das ist ja, also was soll ich sagen? Also eben, dann müssten wir ja, er rechnet so ein paar Sachen im Kopf durch, überlegt. Also er hat ja gesagt zwischen 30 und 40. Es scheitert nicht an mir, müsst ihr verstehen. Ich muss die Zahlen ja hochgeben und ich habe auch nur eine geringe Marge von ungefähr den 8 Dukaten, die ihr ebenfalls bekommen habt. Und ich möchte ja auch noch was davon haben. Also, ich würde das jetzt dann vielleicht dann doch so machen und würde sagen, dass wir vielleicht auf die 35 Dukaten gehen und dass ihr zusätzlich noch das versprochene Geschmeide mitbekommt, wovon ich nicht genau weiß, wie viel es ist, aber ihr müsst ja bedenken, ihr tut ja schon den Kontaktmännern damit einen Bärendienst. Das heißt, darüber hinaus bekommt ihr ja dann schon noch Belohnung, auch wenn ich die jetzt materiell natürlich nicht da habe. Na, ihr habt einen Gefallen. Ihr habt doch einen Gefallen. Also, ich möchte theatralisch aufseufzen, dass das natürlich... Also, ja, also für 35 Dukaten und das Geschmeide könnten wir das machen. Vielleicht. Sag mal Hagen. Ja. Das Geschmeide, ne? Ja. Das ist doch nicht geklaut, oder? Da kriegen wir keinen Ärger mit. Nö. Nö. Also wer ist eigentlich euer Kontaktmann, damit wir wissen, wie sehr wir den Gefallen irgendwie einordnen können? Na hier, der Krakenhanne. Was? Der Krakenhanne. Wie? Der Krakenhanne. Was ist das denn für ein Name? Der Krakenhanne. Ach der, ja. Jetzt wird's plausibel. Das ist doch der Typ, der immer den Fisch verkauft, oder nicht? Auf dem Traubenmarkt. Ja, also... Das ist doch der mit der tätowierten Krake im Gesicht, oder? Oh. Nein, wirklich? Ja, jetzt, wo du es sagst. Ich hab den Mann doch tätowiert. Was? Das war doch dieser legendäre Abend. Damals. Hagen, du warst doch auch dabei. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Ja, ist gar nicht so lange her. Nee, ist nicht lange her, du. Nö. Da hat er seinen Namen gekriegt. Ich bin ja, so betrunken, wie er damals war, Hagen. Ja, der, wie gesagt, der kennt wieder auch einen, der hat das auch nicht erfunden, aber der hat auch wieder jemanden gekannt, der kannte jemanden, der hat ihm das gesagt, dass er das eventuell, ihr kennt ja das, wie das halt so läuft. Aber Hagen, hat der Krakenhanne sich dann wohl von der Vergiftung wieder erholt, oder? Ja, so ein bisschen. In Ordnung. Also so der eine Zeh ist wohl weg, aber ich sag mal, dafür hat er schon echt Glück gehabt, du. Also das von so einer Krake gebissen werden. Das mit den Nadeln, ich hab da Alkohol... Der hat gut es desinfiziert, da kann man nichts sagen. Aber ja. Der ist halt nicht unbedingt an der Nadel gelandet. Aber hier noch was anderes. Also wenn ihr jetzt sagt, die Dukaten und so, wenn wir das geklärt haben, habt ihr eventuell noch was, also wenn ich euch so ansehe, ihr passt natürlich ins Bild von dem, was ihr so seid, aber das Ding ist, wenn ihr Unterhalter seid, wollt ihr euch dann nicht vielleicht noch irgendwie hellere Stoffe zulegen, so? Vielleicht, und der Jorut vielleicht, ich weiß nicht, der sieht ja immer schon aus wie ein harter Knochen, ich weiß ja nicht, ist ja auch ganz gut, weil dem guten Petrescu soll ja auch nicht zustoßen, aber ich sag mal, so ein bisschen freundlich, so. Ich hab da was, mal, gar kein Problem. Ich würde gerne mal Jorut ansprechen wollen. Try it. Ja, Jorut, jetzt sag doch mal, was haltet ihr denn von der ganzen Idee? Machen wir. Könnt ihr euch zusammenreißen für einen Abend? Nein. Und das genau ist das, was wir brauchen, dass sich keiner zusammenreißt, dass das ein richtig guter Junggesellenabschied wird, von dem alle sich noch lange erzählen. Genau das brauchen wir doch. Genau das ist es doch. Und ich meine, ihr bekommt ja die 8 Dukaten, ihr habt ja gehört, das ist ja sogar, das könnt ihr so verprassen. Mensch. Ja, und mit dem Jorut haben wir den besten Witzeerzähler von ganz Gareth bei uns. Bestimmt. Habe ich noch keinen gehört, aber naja. Ich habe da noch eine Verständnisfrage. Ja, ich auch. Fällt denn Tätowieren auch unter Körperverletzung? Das kommt drauf an, in welchem Stadtbezirk ihr euch gerade aufhaltet in Gareth. Ich sag mal, in Alt-Gareth wäre das eher ein Problem, hier im Südviertel, naja. Naja, du hast ja gesagt, wir sollen ihn nicht verletzen und auch nicht töten. Ah, ich verstehe. Du möchtest ihn einen Penis auf die Stirn tätowieren? Das wollte ich auch gerade sagen. Ah, sein Ruf wäre damit, also ich weiß nicht, ob er dann noch für den Heiratsmarkt so interessant wäre. Ich muss das jeden Tag schminken. Ich hab noch so ein paar. Also wenn ihr einverstanden seid, ich würde euch dann noch so ein paar Details auf den Weg geben und dann würde ich mich soweit drum kümmern, dass wir die Dukaten zusammenbekommen. Sonst würde sich das eine Zeit des Geld, wie ihr gesagt habt, Jascha, deswegen. Nicht wahr? Ja, los, komm. Also wenn ihr soweit mit dem Boot seid, dann schon mal gut Holz, klopft so auf den Tisch. Dann wird das auch schon was. Ich erkläre euch mal, also wir haben uns noch so ein paar Sachen ausgedacht und wir haben ja hier in der Südstadt haben wir ja Etablissements, gewisse Läden und das, was uns eingefallen ist, unter anderem war einerseits die Taverne zum Schwarzer Rabe. Das ist auch gar nicht so weit weg von dem Treffpunkt, wo ihr ihn sowieso treffen würdet, denn vom Arena-Viertel runter würde es direkt in Sonnengrund, also in Südviertel gehen und von da aus könntet ihr direkt in die erste Taverne gleich mitnehmen. Das ist auch ein netter Laden, da gibt's ab und zu Schlägereien, aber da gibt's auch ordentlich Alkohol, da ist kein Problem. Da findet ihr mal Lustknaben, wenn er in sowas, auf sowas, weiß man ja immer nicht so. Und naja, also das ist schon mal ein guter Start, Dann haben wir noch den, habe ich mir so gedacht, die Taverne Lieblicher Jakir. Die ist ein bisschen weiter runter, das ist aber auch nicht so weit weg. Da gibt es so ein bisschen, naja, ich sag mal, also da hat man schon mal den einen oder anderen gesehen, wie er Boronwein zu sich genommen hat, habe ich so gehört. Weiß man natürlich nicht so genau, ich habe ja mit Drogen so nicht so viel, aber hat man, ne, was man halt so mitbekommt. Und dann habe ich noch mitbekommen, dass am Traubenmarkt jetzt so seit letzter Woche, ja, unter der Hand so ein paar Faustkämpfe abgehalten werden. Und vielleicht, naja, vielleicht möchte ja Bildresco mal was erleben an seinem Tag. Und vielleicht möchte er für so ein Preisgeld mal eine hauen. Ne, so als Idee. So müsst ihr ja nicht machen. Könnt ihr ja, vielleicht habt ihr die Idee mit dem Gesichtsbild, finde ich schon mal sehr gut. Das solltet ihr euch merken. Naja, und dann müsstet ihr halt, je nachdem, was ihr alles so gemacht habt, müsstet ihr ihn halt irgendwie vors Badenhaus trapieren, legen, so dass auch am nächsten Morgen dann dementsprechend die Baden auch was zu erzählen hätten für die Stadt. Ja. Habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass sein Vater das möchte? Nun, nicht so direkt. Also sein Vater wollte, dass eigentlich ein Junggesellenabschied stattfindet, aber dass die Unterhalter nicht direkt ins Südviertel gehen, sondern eher in eine bessere Gegend. Allerdings gab es halt eine Planänderung, die Bedresco soweit zugesteckt wird. Sein Papa hatte dann doch eher andere Pläne, aber naja, ihr wisst ja, wie Väter sind. Ist alles sehr suspekt hier. Nun, das ist, wie soll ich sagen, es ist schon ein Auftrag für besondere. Naja, wir werden ja gut bezahlt, der Rest muss uns ja nicht interessieren. Nein, und ihr macht ja auch nichts Kriminelles. Das ist ja, ich sag mal, ihr begleitet den netten Pedresco, ihr macht schön mit ihm einen in einer Bar, ja, sagt man so drauf, ihr macht halt einen schönen Abend und dann kommt halt das eine zum anderen. Meine Güte. Wann können wir denn dann mit der restlichen Zahlung rechnen? Ja, also die würde ich euch eigentlich gerne dann in dem Moment, wenn ich jetzt loskomme, könnte ich versuchen, dann schon eine Stunde, bevor ihr den guten Pedresco trefft, soweit euch zu übergeben. Das wäre, denke ich, machbar. Alles klar. Ich möchte einen Handschlag. Wann genau ist das dann? Bitte? Wann genau ist das dann nochmal? Das wäre jetzt so übermorgen. Okay. Alles klar. Handschlag. Wir machen den Deal. Oder ihr seid doch dabei, oder? Ja. Klar. Bist du wieder da? Nee, noch nicht. Ja, doch, ich bin gerade zurückgekommen. Sorry. Ja, ich bin auch dabei. Was auch immer ihr gerade noch ausgemacht habt, aber ich bin auch dabei. Gut. Dann setzt er dazu an, euch allen die Hand so weit zu schütteln. Mit einem weichen, wabbeligen Händedruck. Möchte ihn jemand nicht erwidern? Ja, ich. Ich möchte ihn gerne ganz doll auf die Schulter hauen und vielleicht so ein bisschen ins Gesicht so. Was ins Gesicht? Also einfach nur so freundlich. Die so Wange kätscheln. Halb grob freundlich ins Gesicht klatschen. Und der Hagen quittiert das mit einem Lachen. Der weiß immer, der weiß, wo er das gute Geld zu holen hat und auch gar nicht lange rumlamentieren muss. Der nimmt die Sachen einfach, wie sie sind, der nimmt sie mit und sagt, ach komm, hier die Dukaten in die Tasche. Mensch, mal einsaufen gehen für so viel Dukaten, was soll's. Alle ausgetrunken? Wäre noch was da, aber an sich ist schon... Ich trinke das noch aus. Oh. Ja, ich bin auch fertig so. Ich trinke auch einfach die Reste von den anderen. Na, das ist doch sehr, sehr gut ausgegangen. Habt ihr denn noch irgendwelche, müsst ihr noch irgendwas wissen? Wollt ihr noch irgendwas, also bevor ich mich jetzt vom Acker mache? Wir sehen uns ja in kurzer Zeit wieder. Ja, also wenn ihr euch nochmal, ich sag mal, als Unterhalter so ein bisschen in Schale werfen würdet, das wäre natürlich schön. Aber sonst wäre, ja, würden wir uns dann im Übermorgigen sehen. Also wir sehen ihn vorher nochmal. Ja, eine Stunde vorher. Er Also, er hat euch jetzt im Laufe des Gesprächs auch in etwa eine Uhrzeit genannt. Also, es ist halt auch wieder früher Abend, wann ihr dann da sein sollt. An diesem Tor und warten sollt. Und er würde eine Stunde vorher halt euch das Restgeld soweit noch geben. Alles klar. Gut. Okidoki. Na, dann war das doch eine sehr gute Handelsbeziehung mit euch. Das ist immer sehr, sehr gut, euch zu kennen. Da weiß man immer, woran man ist. Da kann man auch direkt Geschäfte machen auf ein leckeres Bier. Naja, nicht ein leckeres Bier, aber es ist ein Bier. Und ja, dann muss ich jetzt natürlich erstmal Krakenhanne. Wo? Na, ich denke, ich mache mich mal los. Wir treffen uns dann am übermorgigen zur besagten Stunde zum Treffen, eine Stunde vorher. Und dann, wie gesagt, werft euch noch ein bisschen Schale, sowas. Und dann überlegt euch vielleicht am Tisch was. Wir sehen uns dann was. Ich bringe dann die Dukaten mit und dann kommen wir. Ja. Dann wird das soweit was. So, klopft auf den Tisch. Den Zwölfen zum Gruße noch soweit. Lasst euch nicht so, ne? Trinkt noch ordentlich aus. Und wir sehen uns dann die Tage, ne? Macht's gut. Mach's gut, Hagen. Ach, oh Gott, es hat sich gerade.